der Affennaut. Seht mal, sie ist fast fertig. Ich kann's kaum erwarten. Begeistert schauten die Fellfreunde auf die große Wasserrutsche, die Rubble vor der Zentrale aufbaute. So, das wär's. Wer will alles rutschen? Ja! Die Rutsche hatte viele Kurven und endete... Planschbecken, ich komme! In einem Planschbecken. Probier's mal, Rocky, das macht Spaß. Zu nass für mich. Nein, danke. Aber Rubble hat es für uns gebaut. Doch der wasserscheue Mischling wollte nicht. Na los, Rocky. Ich verspreche dir, es wird dir gefallen. Also na gut, aber ich brauche ein Handtuch zum Abtrocknen. Zögernd kletterte Rocky die Stufen hinauf. Das macht sicher Spaß. Das macht sicher Spaß. Komm schon, Rocky, du schaffst das. Der kleine Mischling stieß sich ab, sauste die Rutsche hinunter, wow, über ein Schwimmbrett, das Rubble ihm hinhielt, und landete im Gras. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin sogar trocken geblieben. Ich allerdings nicht. Marshall schüttelte sich und die Wassertropfen trafen Rocky. Entschuldige, das war nicht mit Absicht. Ist schon gut, waren ja nur ein paar Tropfen. Über ihnen, im Weltraum, war Captain Gordy, ein kleiner Affe, gerade mit seinem Raumschiff auf dem Heimweg in die Abenteuerbucht, als auf einmal der Alarm anging. Aber noch ahnte das keiner der Fellfreunde. Hui, ich hab wirklich eine tolle Rutsche gebaut. Hallo Kontrollzentrum, wie geht es Ihnen und Captain Gordy? Wir haben Probleme. Captain Gordy kehrt aus dem Weltraum zurück, aber er musste einem Meteoritenschauer ausweichen. Und jetzt ist sein Raumschiff vom Kurs Richtung Landeplatz abgekommen. Oh nein, wo wird er denn jetzt landen? Auf Bauer Alfreds Bauernhof. Aber da gibt's keinen Landeplatz. Captain Gordy könnte abstürzen. Keine Angst, Captain Gordy. Wir sorgen für eine sichere Landung. Da müsst ihr aber ganz schnell einen großen Landeplatz bauen. Ganz genau. Und dafür müssen jetzt alle Fellfreunde zusammenhalten. Aber kein Affennaut zu weit ab vom Kurs, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder, braucht uns! Die Wasserrutsche musste erst einmal warten. Und während die Fellfreunde geradewegs zum gläsernen Fahrstuhl hinüberstürmten, nahm Marshall das Schwimmbrett. Marshall, pass auf! Das war eine 1A-Rutschaktion. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und die Fellfreunde sprangen in ihre ultimativen Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Diesmal in Bauarbeiterausrüstung. Gut, dass ihr euch so beeilt habt. Wir müssen nämlich diesmal super schnell etwas bauen. Affennaut Captain Gordy ist vom Kurs abgekommen. Er saust auf Bauer Alfreds Weide zu, aber das Raumschiff kann dort nirgendwo landen. Wir müssen Captain Gordy helfen, sicher zu landen. Deshalb brauche ich euch alle, damit ihr einen Landeplatz baut. Schnell! Also, Freunde, diesmal geht es um einen ultimativen Bauarbeitereinsatz. Wir sind dabei! Du kannst dich auf uns verlassen. Wir brauchen einen Bauexperten, der euch anleitet. Rubble und sein ultimatives Baufahrzeug. Rubble ist der ultimative Retter! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Begeistert sauste Rubble die große Rutsche mit den vielen Kurven hinunter zu seinem ultimativen Baufahrzeug. Das verfügte über einen schwenkbaren Kran, eine Seitenschaufel, eine Dampfwalze, eine Abrissbirne, zwei Minifahrzeuge und genug Platz für alle. Ryder wartete auf seinem Spezialquad bereits vor der Garage und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Bauernhof, wo Bauer Alfred bereits einige Heuballen zusammenschob. Hallo Ryder, ich habe gehört, dass Captain Gordy hier auf meinem Hof landen wird. Also haben Megalise und ich Heuballen besorgt, auf denen er landen kann. Danke, Bauer Alfred, aber wir brauchen was Größeres. Rubble? Ich lade schon mal das Material ab. Mit einem Kran hob Rubble mehrere längliche, dicke Pfosten von der Ladefläche seines Spezialfahrzeuges. Zuma, grab ein paar Löcher für die Stützpfosten. Ab in die Erde. Zuma sprang in eines der Minifahrzeuge und machte sich sofort an die Arbeit. Chase, du Du kannst mit der Dampfwalze diese Pfosten zu den Löchern schieben. Das ist ein Fall für den Pfostenschieber Chase. Auch Chase wusste genau, was er zu tun hatte und rollte einen Pfosten nach dem anderen zu jeweils einem Loch. Den Rest übernahm Rubble, der nun den ersten Pfosten aufrichtete und befestigte. Sitzt gut und weiter zum nächsten. Rocky, während ich diese Pfosten einsetze, musst du ein Gerüst bauen. Wird erledigt, Rubble. Rocky rockt. Alle waren mit Feuereifer bei der Sache. Marshall, hol die Plane aus. Ich bin bereit. Wuff, wuff. Rettungshund. Die Plane war groß und gelb und in ihrer Mitte prangte eine große Hundepfote. Das Zeichen der Paw Patrol. Doch es gab ein Problem. Rubble, uns gehen die Schrauben aus. Wir haben hier noch welche. Sky, bring die Schrauben zu Rocky. Ruff, Bauhubschrauber. Sky war gerade in der Luft, als plötzlich starker Wind aufkam. Ganz schön windig auf einmal. Vorsicht, Sky. Diese Böe könnte dich zu Boden reißen. Ich schaff das schon. Gordy braucht uns. Sky schnappte sich den Eimer mit den Schrauben und brachte ihn zu Ryder und Rubble, die bald darauf mit dem Bau des Gerüstes auf dem Pfosten fertig waren. Sieht gut aus. Okay, Fellfreunde, und jetzt machen wir die Plane auf dem Gerüst fest. Alle packten mit an und schnell war die Plane an Ort und Stelle. Wow, das sieht ja aus wie ein gutes altes Hüpftrampolin. Ist es auch. Rubble hat den perfekten Landeplatz konstruiert. Oh, danke. Und? Wow. Man konnte sogar darauf herumhüpfen. Wir hätten nicht gedacht, dass wir was bauen würden, das so viel Spaß macht. Ryder, bitte komm. Kontrollzentrum, was gibt's Neues? Wir haben noch mehr Probleme. Captain Gordy ist zwar der Erde näher gekommen, aber wurde von starken Windböen erneut vom Kurs abgedrängt. Diese Böen sind wirklich sehr stark. Das Raumschiff fliegt jetzt in Richtung Wüste. Wir sind schon unterwegs. Ende der Durchsage. Wie soll er denn in der Wüste landen? Müssen wir etwa noch einen Landeplatz bauen? Wir müssen keinen bauen, nur einen transportieren. Fellfreunde, hoch damit und auf geht's! Mit vereinten Pfoten schraubte die Paw Patrol Räder unter die einzelnen Pfosten und befestigte das Gerüst mit dicken Seilen an Rubbles ultimativen Baufahrzeug. Dann sprangen alle hinauf und los ging die Fahrt. Ihr könnt den Landeplatz ziehen. Das habt ihr gut gemacht, Fellfreunde. Sie fuhren geradewegs in die Wüste und stellten das Gerüst dort ab. Echte Teamarbeit. Jetzt ist alles bereit für Captain Gordy. Kontrollzentrum, wir haben den Landeplatz in der Wüste aufgestellt. Ja, ach, übrigens, es gibt was Neues. Stimmt etwas nicht? Das befürchte ich. Gordy hat eine Banane in die Steuerung fallen lassen. Sie ist blockiert und jetzt weicht er wieder vom Kurs ab. Eine Banane? Oh nein, wohin fliegt er denn jetzt? Richtung Schlucht. Doch da ist es so felsig, dass er nicht sicher landen kann. Wir sind unterwegs und Ende. Okay, Freunde, transportieren wir den Landeplatz ganz schnell dorthin. Aber so einfach war das leider nicht. Oh nein, Gordy soll in der Schlucht landen. Aber die ist viel zu eng für den Landeplatz. Du hast recht, Ryder. Sie ist einfach zu schmal. Wenn es nicht in die Breite geht, gehen wir in die Höhe. In die Höhe? Was sollen wir denn bauen, Rubble? Hab keine Zeit für Erklärungen. Vertraut mir einfach und folgt meinen Anweisungen. Zuerst bauen wir den alten Landeplatz auseinander. Wir werden das Baumaterial wiederverwenden. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Die Fellfreunde lösten also die Plane und schraubten das Gerüst wieder auseinander. Zuma, du musst hier Pfostenlöcher bohren. Rubble deutete an die Seite der Schlucht. Ryder und Chase, wir müssen die Pfosten in diesen Löchern versenken. Die verstanden zwar immer noch nicht, was Rubble damit bezweckte, aber sie taten, was er von ihnen wollte. Rocky, du weißt, was zu tun ist. Schraubenzieher. Sorgfältig zog Rocky die Schrauben wieder an. Ich sehe Gordys Raumschiff. Und das kam viel zu schnell näher. Wir müssen uns beeilen. Captain Gordy verlässt sich auf uns. In Windeseile baute die Paw Patrol weiter und auf einmal war alles fertig. Rubble! Du hast es geschafft. Das ist der coolste Landeplatz aller Zeiten. Eine Rubble-Retter-Spiralrutsche. Und gerade noch rechtzeitig. Da kommt er. Das Raumschiff raste heran landete oben auf der Rutsche und sauste dann durch die vielen Kurven hinunter zum Boden. Du hast es geschafft! Ryder, bitte komm! Geht es Captain Gordy gut? Er ist gelandet, gesund und munter. Danke, Ryder. Ihr wart großartig. Rubble verdient den größten Dank. Wenn wieder mal ein Affenlaut Probleme hat, ein reicht. Nun kletterte Captain Gordy aus dem Raumschiff und verteilte dankbar Bananen an die Paw Patrol. Ich glaube, das ist affennautisch und heißt Dankeschön. Und die von Rubble schälte Gordy sogar. Oh, gern geschehen, Gordy. Weltraumbananen, wuhu! Begeistert sprang Marshall hinter das Steuer des Raumschiffes. Jetzt bin ich auch ein Affennaut. Dann ließen sich alle ihre Bananen schmecken. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.